Ja, das war sogar denen zu blöd. Noch einmal mit dem Kopf gegen die Wand zu laufen. Das tut nämlich weh. Niemands Land és un programa en alemany de Contrabanda FM 91.4 que s'emet des de 1998 a Barcelona. Una veu lliure en un món poc lliure. Niemands Land. Guten Tag, ich grüße alle Träumer und Fantasten, Utopisten und Weltverbesserer, alle, die über den Tellerrand hinausschauen. Ich grüße die ewigen Verlierer der Geschichte, die einmal die Sieger sein werden, alle die Männer und Frauen, die sich nicht verkaufen, die Widerstand leisten. Ich grüße alle, die sich weigern, die grell bemalten Götzen dieser unheilvollen Postmoderne anzubeten. Willkommen alle, die sich weigern, Räubern, Dieben und Mördern zuzujubeln. Wir begrüßen alle freien Geister. Willkommen, hoffnungsvolle Poeten, Weltbürgerinnen, Künstler und Lebenskünstlerinnen. Seid gegrüßt, hoffnungslose Sozialromantiker, alle, die das Ohr an die Schienen der Geschichte legen. Willkommen, Bienvenidas und Bienvenidos, alle, deren Vaterland der Planet Mutter Erde ist und deren Rasse die Menschheit. Willkommen im Niemandsland zwischen allen Fronten. Am Mikrofon und an der Technik begrüßt Sie Detlef Jaskerz. Es ist Montag, der 1. Juli 2019. Von 13 bis 15 Uhr gibt es jetzt eine Sendung über Kultur, Politik, Geschichte. Dazu gibt es viel Musik. Denn, wie sagte der Philosoph Platon einmal, die Erziehung zur Musik ist von höchster Wichtigkeit, weil Rhythmus und Melodie machtvoll in das Innerste der Seele dringen. Platon. Barcelona, Fun City Blues. Ein Nachmittag im Sommer nach der Sendung. Ich gehe, wie so oft, ein Stück die Calle Ferran hoch und biege dann links in eine der Gassen ab. Ein unablässiger Touristenstrom umspült mich. Früher gab es einmal so etwas wie Hochsaison, Vorsaison und Nachsaison. Heute gibt es nur noch Tourismus-Hochsaison an jedem Tag, zu jeder Zeit. An der Ecke Banyos Nose gerate ich plötzlich in eine derart dichte Menschenansammlung, dass selbst mir als eingefleischtem Barcelonesen plötzlich Angst und Bange wird. Zwei beträchtliche Gruppen von asiatischen Touristen, Chinesen die einen, Japaner die anderen, treffen zufällig aufeinander und geraten ins Stocken. Zwei nordafrikanische unbegleitete Jugendliche, die zusammen auf einem Fahrrad angebraust kommen, haben sich fest vorgenommen, die Menge ohne abzusteigen zu durchqueren, was beim jetzigen Stand der Naturgesetze unmöglich ist. So schimpfen die Burschen laut herum, während die höflichen Asiaten ratlos auf ein Kommando ihrer Reiseleiter warten. Eine Weile bewegt sich nichts. Weitere Passanten stauen sich vor und hinter dem stockenden Verkehrsknotenpulk aus vielen Dutzend Menschen. Ein älteres Katalanen-Ehepaar mit gelben Protestschleifen machen erboste Kommentare über die Bürgermeisterin, die solches zulasse. Den Passanten trifft spätestens hier nun endlich die erschreckende Erkenntnis, dass der Massentourismus ja letztendlich eine reine physische Grenze hat. Nämlich, dass pro Quadratmeter nicht mehr als 10 Menschen stehen können. Barcelona, Fun City, ein Nachmittag im Sommer. Ich schlängle mich in meine Kneipe durch, die Granja, und höre dann die spitzen Schreie, als

dabei, da waren wir nicht mehr tight. Sie wollten mich kontrollieren in dem Wahn nach Sicherheit. Und ja, sie fährt ein Benz, wirkt auf der Kadett. Doch zeigt ein anderes Gesicht, wenn man sie besser kennt. Egal was kommt, ist doch klar, dass ich sie represent. Erst im lieben Herz bleib ich Stogi Resident, yeah. Schön, dass du wieder da bist. Wir haben uns lang nicht mehr. Wieder vor meiner Türe steht. So schön, wieder hier zu sein. Oh, oh, oh. Schön, dass du wieder da bist. Stogi City, ich hab dich vermisst. Du warst so lange nicht mehr hier. Zu lang, baby. Oh, oh, oh. Ich wusste eines Tages, kommst du zurück nach Seko, Abba, let's get out, Fazi. Schön, dass du wieder da bist. Schön, dass du wieder da bist. Represent, represent. Endlich bist du wieder hier bei mir. Junge Bass. Oh, oh, oh, oh. Yeah. Yeah. Niemandsland Geschichte. Es lebe der Tod, die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges, Folge 125. Ilse Kulcha in Madrid. No pasarán. Pasaremos. Se trata de aplastar para siempre al fascismo. Y ello si hace falta a pesar del gobierno. Tal vez un día no lejano, este mismo gobierno tenga necesidad de los militares rebeldes para destruir el movimiento obrero. November 1936. Es war fast Mitternacht. Ilse Kulcha hatte zwei Tage hinter sich, in denen sie meistens eingezwängt zwischen drei Journalisten in einem Mietwagen unterwegs gewesen war. Bei den Journalisten handelte es sich um Sefton Delmer, einen großen, zerknitterten, aufbrausenden Engländer, der für den Daily Express schrieb, den schlanken, blassen, makellos gepflegten Franzosen Louis de la Pré, einen Korrespondenten von Paris Soir, und Andreas Winding, einen korpulenten Dänen von Politiken. Ilse war todmüde, hungrig und völlig durchgefroren. An den Straßensperren auf der Route von Valencia waren die Wachtposten mit ihren rot-schwarzen Anarchistenschals aus ihren Kontrollhäuschen herausgekommen, um diese verrückten Ausländer zu inspizieren, die nach Madrid fahren wollten, während alle anderen in die entgegengesetzte Richtung unterwegs waren. Als das Grüppchen vor der Telefonica aus dem Auto stieg, knatterte eine Horde Motorräder mit eingeschalteten Sirenen an ihnen vorbei durch die Nacht, um Fliegeralarm zu geben. Es konnte nicht mehr lange dauern, bis die Flugzeuge der Nationalisten die Stadt überfliegen und Bomben fallen würden. Doch trotz dieser unheilschwangeren Signale und trotz ihrer Beschwerden fühlte sich Ilse geradezu absurd beschwingt angesichts der Tatsache, dass sie wieder in Madrid war. Im Oktober war sie hier schon einmal angekommen und hatte sich gerade einigermaßen zurechtgefunden, als die Regierung nach Valencia verlegt wurde und Rubio Hidalgo darauf bestand, sie müsse, als auf sich allein gestellte Korrespondentin ohne Konsulat, in dem sie Zuflucht hätte suchen können, mit allen anderen evakuiert werden. Aber sie wollte nicht in Valencia sein, unter Bürokraten und Orangenhainen. Wegen so etwas war sie wahrhaftig nicht nach Spanien gekommen. Als sozialistische Journalistin wollte sie Zeugnis ablegen. Sie wollte dort sein, wo gekämpft wurde, und das war in Madrid. Sobald also alles darauf hindeutete, dass die Stadt Francos Angriff standhalten konnte, versuchte sie, wieder nach Madrid zu kommen. Delmer, de la Pré und Winding, die sie bei ihrer Ankunft in Spanien kennengelernt hatte und die in der belagerten Stadt den größten journalistischen Knüller ihrer Karriere sahen, hatten ebenfalls beschlossen, wieder zurückzugehen. Sie schlugen Ilse vor, mitzukommen und in Madrid für sie Schreibarbeiten und Übersetzungen zu erledigen. Nun brauchte sie nur noch Ausweise und eine Unterkunft. Als sie Rubio fragte, ob er ihr das besorgen könne, antwortete er säuerlich, die Person, mit der sie jetzt reden müsse, sei ein Mann namens Barea, einer der selbsternannten Helden, die unbedingt dableiben wollten, als die Regierung abzog. Er ist jetzt der Chef da, sagte er. Als Ilse und die Journalisten bei der Telefonica eintrafen, stellten sie fest, dass die Situation in Madrid sehr viel gefährlicher war, als sie vermutet hatten. Zwar hatten die Milicianos und die internationalen Brigaden den Vormarsch der Rebellen durch das Buschwerk der Casa de Campo gestoppt. Als Reaktion darauf hatten nun aber die Streitkräfte der Rebellen ihre Bombenangriffe auf die Stadt intensiviert. Neuerdings hatten sie ihrem Zerstörungsarsenal noch Brandbomben hinzugefügt, die einen Teppich aus weißem Feuer über die Stadt legten, das ganze Gebäude ausbrennen ließ und Panik in der Bevölkerung auslöste. Als daher in dieser Nacht die Sirenen durch die verdunkelten Straßen schrillten, mussten Ilse und die anderen einer Gruppe von Frauen und Kindern aus der Nachbarschaft ausweichen, die sich in den tiefen Kellern des Wolkenkratzers vor dem Luftangriff in Sicherheit bringen wollten. Schweigend schlurften die Schutzsuchenden die Treppen hinunter, die lediglich durch blau gefärbte Verdunklungsglühbirnchen beleuchtet waren. Die Journalisten hingegen bestiegen den Aufzug. Schulter an Schulter standen sie in der engen Kabine. Als der Aufzug sich ächzend nach oben arbeitete, fragte sich Ilse, was wohl passieren würde, wenn jetzt eine Bombe einschlug. Und nach einem Blick auf den Dänen Winding, dem trotz der Kälte Schweißperlen auf der Stirn standen, wusste sie, dass er dasselbe dachte. Im fünften Stock tasteten sie sich ihren Weg durch die dunklen Gänge, bis sie in einen fensterlosen Vorraum gelangten, wo der Zensor Zuflucht gesucht hatte, vor der Gefahr von Glasscherben aus berstenden Fenstern in den außenliegenden Büros getroffen zu werden. Beim flackernden Licht seiner Taschenlampe las er Artikel. Ilse sah einen großen Mann mit langem, bleichem Gesicht, markanten Wangenknochen, hochgewölbten Augenbrauen und einem vollen, aber verbittert wirkenden Mund. Gegen die Kälte hatte er sich in einen schäbigen Tweedmantel gehüllt und er trug eine schwarze Arbeiterkappe, auf die ein fünfzackiger russischer Stern aufgenäht war. Mit ungeduldigem Blick musterte er die Journalisten. Konnten sie denn nicht Ruhe geben, während ein Luftangriff stattfand? Irgendwann fielen keine Bomben mehr und der Zensor ging mit der kleinen Gruppe in sein Büro. Sie wiesen sich aus und begrüßten sich mit Handschlag. Andreas Winding, Tom Delmar, Luis de la Pre, Ilse Kulcha, Arturo Barea Ogazón. Barea musterte die Neuankömmlinge im fahlen, violetten Licht seiner Lampe. Die Männer kannte er vom Sehen oder Hörensagen. Die Frau, deren Namen er nicht aussprechen konnte, war ihm fremd. So rund für meinen Geschmack, dachte er. Große grüne Augen, wie eine Katze, ein spitzes Kinn, eigensinnig. Dichtes, lockiges, dunkles Haar. Breite Schultern. Eine Schönheit war sie sicher nicht und überdies noch unvorteilhaft gekleidet. Zum Teufel, warum haben sie mir eine Frau geschickt? Sie würde warten müssen, bis er ihr eine Unterkunft zuweisen könne, sagte er in flüssigem Französisch, allerdings mit starkem spanischen Akzent. Französisch war die einzige Sprache, in der er und die Journalisten sich verständigen konnten. Er müsse erst die Artikel über den letzten Angriff durcharbeiten und zur Übermittlung freigeben. Die Männer brachen auf und Ilse setzte sich an die gegenüberliegende Seite des Tisches. Schweigend beobachtete sie, wie er sich damit abmühte, die unvertrauten Wörter für die Schrecken des Krieges zu übersetzen. Er hatte fast schon vergessen, dass sie da war, als er ihre tiefe Stimme hörte. »Kann ich dir irgendwie behilflich sein, Kamerada?«, fragte sie auf Französisch. Zu seiner eigenen Überraschung reichte er ihr den Artikel, an dem er gerade arbeitete, nur um zu sehen, was sie damit anstellen würde, und er war ein weiteres Mal von sich selbst überrascht, dass er ihren Rat, einige sprachliche Details zu ändern, annahm. Dann unterzeichnete er ihre Papiere, teilte ihr ein Zimmer im Gran Vía Hotel auf der anderen Straßenseite zu und stand auf, um ihr die Hand zu schütteln. Allerdings redete er sie ganz formell mit »Señorita« an. Und auf ihrem Gesicht breitete sich ein verschmitztes Kleinmädchengrinsen aus. »Er solle doch niemanden »Señorita« nennen«, sagte sie. »Wir alle hier sind Genossen«, und schritt, die Schultern straff in ihrem streng geschnittenen Mantel, den Gang hinunter davon. Am nächsten Morgen kam sie wieder, um ihren Geleitschein abzuholen, der es ihr ermöglichte, sich frei in der Stadt zu bewegen, wenn sie das täglich wechselnde Passwort nennen konnte, und Barea stellte ihr einige persönliche Fragen. Sie erzählte von ihrem Hass auf den Faschismus, ihrer Arbeit in Wien, ihrer Flucht mit Poldi nach Brünn, ihrer Universitätszeit, ihren Reisen, den 8 Sprachen, die sie beherrschte, und Barea verspürte sowohl eine gewisse Abneigung als auch Ärger über die Klugheit und ihre Leidenschaft. Wer braucht denn einen Blaustrumpf wie sie in einer Kriegszone? Ilse aber machte ihm einen Vorschlag. Wäre es nicht nützlich, eine Arbeitskraft in seinem Büro zu haben, die die Artikel der Journalisten in deren Muttersprache lesen und mit ihnen darüber verhandeln konnte, welche Schnitte oder Veränderungen nötig waren? Würde das nicht Zeit sparen? Wäre der Sache nicht besser damit gedient, wenn es jemand gäbe, der mit den Journalisten direkt sprechen konnte? Mit einem gewissen Widerstreben. Für wen hielt sie sich eigentlich, dass sie ihn mit all diesen Vorschlägen überfiel? Rief Barea bei Rubio in Valencia an und fragte ihn, was er von der Idee halte. Zu seiner Überraschung war der ansonsten so vorsichtige Rubio begeistert. »Bitten Sie sie, für das Zensurbüro zu arbeiten«, sagte er. »Bitten Sie sie gleich heute.« Und noch am selben Abend begannen Barea und Ilse, deren Namen er zu Ilza hispanisierte, am großen Schreibtisch in seinem Büro, an dem sie sich gegenüber saßen, ihre Zusammenarbeit. Er erklärte die Regeln. Alles Negative musste herausgestrichen werden. Man durfte keine Niederlagen erwähnen, keine Rückschläge, Katastrophen, Engpässe oder sonst irgendetwas, das einen Eindruck davon vermitteln konnte, wie das Leben in einer belagerten Stadt, über die feindliche Flugzeuge Nacht für Nacht Zerstörungen herabregnen ließen, wirklich aussah. Und Ilsa, der es völlig fern lag, sich gegenüber männlichen Kollegen schüchtern und respektvoll zu verhalten, wenn sie anderer Meinung war, erwiderte ihm rundheraus, dass eine solche Strategie falsch sei, katastrophal falsch, wie sie es formulierte. Die Verluste der Regierung wurden dadurch völlig unverständlich. Was sie der Auslandspresse liefern mussten, war mehr Information, nicht weniger. Wenn eine Bombe fällt, teil ihnen deren Typ mit, wenn möglich sogar die Fabrikationsnummer. Pack so viel in die Berichte hinein wie möglich, damit die Menschen begreifen, was hier wirklich geschieht. Vermittle ihnen den echten Kameradschaftsgeist in Madrids Kampf. Wirb für das Neue, das aus Dreck und Blut entsteht. Und Barea nahm ihre Aufmüpfigkeit, die Selbstverständlichkeit, mit der sie annahm, sie hätte genau das gleiche Recht zu reden wie er, was sich eine spanische Frau nie herausnehmen würde, nicht einmal übel, sondern war kurioserweise hell begeistert. Was sie sagte, war genau das, was er die ganze Zeit schon gedacht, aber immer wieder zurückgehalten hatte. Und nun hatte er womöglich eine Verbündete gefunden, eine Mitarbeiterin, die derselben Meinung war wie er. Aufgeregt loteten sie die Idee in alle möglichen Richtungen aus. Vielleicht hatten sie ja zusammen die Chance, ihre Vorgesetzten von einem Strategiewechsel zu überzeugen. Sie konnten es auf jeden Fall versuchen. Ilsa ging in dieser Nacht nicht ins Gran Vía Hotel zurück. Sie hasste es, im Bett zu liegen, auf den Klang der Junkers und Capronis am Himmel zu lauschen und zu beobachten, wie durch ihr Fenster immer wieder der Feuerschein der Brandbomben leuchtete. Barea bot ihr daher das 3. Feldbett im Büro an. Luis, sein junger Gehilfe, der die Botengänge für den Zensor erledigte, schnarchte im anderen. Und sie wechselten sich mit Schlafen und Zensieren bis zum Morgen ab. Sie arbeiteten den ganzen Tag über, im Hintergrund immer das Grollen der Gefechte in den Schützengräben im Nordwesten der Stadt, nur eine Tramfahrt entfernt. Nach Mitternacht fielen sie auf ihren Feldbetten in einen leichten Schlaf. Plötzlich, zwischen 3 und 5 Uhr, einer Zeit, in der normalerweise alles ruhig blieb, hörten sie das gemeine Surren eines Bombers direkt über ihren Köpfen. Ilsa setzte sich auf. »Was machen wir jetzt?« flüsterte sie. Luis war nicht da. Wahrscheinlich hatte er sich in den Luftschutzkeller geflüchtet. »Nichts«, antwortete Barea. Die Sekunden tickten vorüber. Die Explosion schien sich im Zimmer selbst zu ereignen. Die Möbel hüpften, der Boden schwankte, es gab ein saugendes Getöse, dann ein klirrendes Arpeggio, als die Fenster zu Bruch gingen und die Verdunklungsvorhänge vom Luftzug einwärts gezogen wurden. Die Bombe war in der Calle de Hortaleza auf einem nur knapp 20 Meter entfernten Gebäude heruntergegangen und hatte es vollständig zerstört. Von der Straße waren entsetzte Schreie zu hören und das Poltern von fallenden Steinen und Beton. Barea und Ilsa hatte es die Sprache verschlagen. Dann setzte sich Ilsa zu Barea aufs Bett und sie fingen an zu reden über alles Mögliche, als könnten sie sich dadurch gegenseitig beweisen, dass sie noch am Leben waren. Am nächsten Tag schafften sie die Schreibtische und Feldbetten in ein Büro im 4. Stock. Zu Barreas größtem Verdruss tauchte sowohl Aurelia als auch Maria auf, um nach ihm zu schauen. Sie waren beide unverhohlen neugierig und eifersüchtig, als sie Ilsa bei ihm antrafen. Beide machten ihm eine Szene. Wo war er gewesen? Wer war diese Ausländerin? Was bedeutete sie ihm? Jede Antwort schien unangemessen, eigennützig. Er schämte sich vor Ilsa für das offensichtliche Chaos, das er in seinem Privatleben angerichtet hatte, und gleichzeitig wehrte er sich gegen dieses Gefühl. Er hatte ja wirklich keine Ahnung, was Ilsa ihm wirklich bedeutete. Natürlich war sie eine Kollegin, darüber hinaus aber eine Frau, mit der er reden konnte, eine völlig neue Erfahrung für ihn. Und sie war verheiratet und gar nicht der Typ Frau, den er üblicherweise attraktiv fand. Wenn er nachdenken wollte, nahm Barea manchmal den Aufzug ganz nach oben, vorbei an den teilweise ausgebrannten und verlassenen Räumen der obersten Stockwerke der Telefonica, hinauf auf die Galerie, die um den Glockenturm auf der Spitze herum verlief. »Ich fahre nicht gern bis da hinauf«, sagte das Mädchen, das den Aufzug bediente. »Es ist so einsam dort. Ich habe immer das Gefühl, der Aufzug wird plötzlich aus dem Turm in die dünne Luft emporschießen.« Aber Barea mochte das Schweigen und die Einsamkeit. Er und Ilsa hatten die Arbeit im Zensurbüro jetzt gut im Griff, dachte er. Nachdem die deutsche Regierung Francos Nationalisten anerkannt und ihre Botschaft in Madrid geschlossen hatte, waren die beiden ein immenses Risiko eingegangen, indem sie den Journalisten erlaubten, über eine Polizeirazzia in den Botschaftsgebäuden zu berichten, bei der Verbindungen zwischen der Botschaft und der rebellenfreundlichen fünften Kolonne ans Licht gekommen waren. Nach der Veröffentlichung dieser Nachricht rief ein wutentbrannter Koltsow bei ihnen an und drohte, sie beide wegen Weitergabe sensibler Informationen vor ein Kriegsgericht zu stellen. Er lenkte jedoch ein, als die internationale Reaktion auf die Artikel durchgehend positiv ausfiel. Die Journalisten waren begeistert. Lester Ziffrin, der Reporter der amerikanischen Agentur United Press International, verkündete überall, dass das Pressebüro in Madrid die vernünftigste Kriegszensur ausübt, die man überhaupt erwarten kann. Ein zwiespältiges Kompliment vielleicht, aber doch ein Kompliment. Sie hörten »Es lebe der Tod«, die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges, Folge 125, Ilse Kulcher in Madrid. Eine Niemandsland-Produktion, 2019. Literaturhinweis. Ich verlas ein Kapitel aus dem Buch »Hotel Florida«, Wahrheit, Liebe und Verrat im Spanischen Bürgerkrieg, von Amanda Vail. Originaltitel »Hotel Florida – Truth, Love and Death in the Spanish Civil War«. Erschienen im Klett-Cotta Verlag, Stuttgart, 2015. No pasarán. Pasaremos. Deiner Kraft am Ende bist und die Leere wie ein Spiegel ist. Du bist allein und kommst nicht damit klar. Du siehst dich durch die Straßen gehen und kannst die Welt um dich nicht mehr verstehen. Du fühlst dich fremd, nichts ist mehr wie es war. Und an ein neues Glück zu glauben, fällt dir schwer. Es kommt dir vor, als gäbe es keine Hoffnung mehr. Gib nicht auf, es kommt ein neuer Morgen. Lass es raus, den Schmerz und deine Sorgen. Mach dich frei von allen falschen Zwängen. Nimm dir Zeit und lern dich selber kennen. Und wenn du denkst, dass du am Ende bist, weil die Leere wie ein Spiegel ist, du schaust. schaust dich an und kommst nicht damit klar. Und deine Freunde können dich nicht verstehen. Du möchtest nichts und niemand sehen. Du fühlst nichts mehr und nichts ist, wie es war. Du könntest weinen, doch zu weinen fällt dir schwer. Man könnte meinen, du hättest keine Tränen mehr. Gib nicht auf, es kommt ein neuer. Mach dich frei von allen falschen Zwängen. Nimm dir Zeit und lern das Leben kennen. Es lockt dich raus mit seinem Licht. Alles erstrahlt in seinem Glanz. Streichelt dein Gesicht. Da vorne spielen Kinder mit einem Ball und Vögel singen überall. Gib nicht auf, es kommt ein neuer Morgen. Lass es raus, den Schmerz und deine Sorgen. Mach dich frei von allen falschen Zwängen. Nimm dir Zeit und lern das Leben kennen. Gib nicht auf, es kommt ein neuer Morgen. Lass es raus, den Schmerz und deine Sorgen. Mach dich frei von allen falschen Zwängen. Niemandsland Kulturgeschichte. Bittere Ernte. Vor 80 Jahren klagte Billie Holiday mit ihrem Song Strange Fruit den Rassismus in der US-amerikanischen Gesellschaft an und musste dafür einen hohen Preis zahlen. Von Thomas Salter. New York City, März 1939. Auf der Bühne des Kellerclubs Cafe Society steht die 23-jährige Billie Holiday und unterhält das Publikum mit Schnulzen. Bis zu dem Moment, in dem plötzlich alle Bühnenlichter ausgehen und die Sängerin ansetzt, um vor den Zuhörern eine schaurige Szenerie auszubreiten. Southern trees bear strange fruit. Blood on the leaves and blood at the root. Black bodies swinging in the southern breeze. Strange fruit hanging from the poplar trees. Südliche Bäume tragen seltsames Obst, Blut auf den Blättern und Blut an den Wurzeln. Schwarze Körper schwingen in der südlichen Brise. Seltsames Obst hängt an den Pappelbäumen. Southern trees bear strange fruit. Blood on the leaves and blood at the root. Black bodies swinging in the southern breeze. Strange fruit hanging from the poplar trees. Es war das erste Mal, dass Holiday mit dem Song über die US-amerikanische Lynchjustiz an die Öffentlichkeit trat. Eigentlich hegte die Sängerin gar kein Interesse an Politik. Aber nach anfänglicher Skepsis erkannte sie die negative Symbolkraft dieser rassistischen Verbrechen für das Land wie für ihr eigenes Leben. Und sie nahm mit Strange Fruit einen Titel in ihr Repertoire auf, der heute als Prototyp des Protestsongs gilt. In der Erfolgsgeschichte von Strange Fruit bündelt sich der Mut mehrerer Menschen. Das Café Society war das erste Etablissement mit vollständiger Gleichberechtigung für Schwarze und Weiße. Auf Einladung von Clubbesitzer Barney Josephson war der Lehrer und Aktivist Abel Maripol dorthin gekommen, um Holiday sein Lied vorzustellen. Geschrieben hat es der überzeugte Kommunist, nachdem er in einem Magazin der Bürgerrechtsbewegung auf Fotos der Lynchmorde an Thomas Shipp und Abram Smith in Marion, Indiana, gestoßen war. Die Zahl der Fälle war im Laufe der 30er Jahre zwar gesunken, 1939 wurden aber weiterhin 3 derartige Verbrechen gemeldet. Maripol verarbeitete seine Eindrücke zunächst in einem Gedicht, das er Bitterfruit nannte und in dem marxistischen Journal The New Masses abdrucken ließ, bevor er Musik dazu komponierte und das Lied unter seinem Künstlernamen Louis Allen schützen ließ. Auch wenn Holiday selbst nie Zeugin der darin beschriebenen Grausamkeiten war, rührte gerade ihre Interpretation von Strange Fruit an ein kollektives Trauma. In dem Essay Blue Legacy and Black Feminism schrieb die Bürgerrechtlerin Angela Davis, dass der Song einen Gedanken von Franz Fanon spiegele. Mit dem Lynch-Szenario, egal wie selten es geworden sei, benenne er die Grundlage des US-Rassismus. Die Möglichkeit der Selbstjustiz lauere hinter jeder noch so kleinen Diskriminierung. Es war die permanente Bedrohung von Leib und Leben, die dieses System aufrechterhielt, also auch die alltäglichen Schmähungen stützte, die Holiday erdulden musste. Die damit einhergehende materielle Unsicherheit hatten sie in die Prostitution, desaströse Beziehungen und schließlich in die Heroinsucht getrieben. Holiday machte das Lied zu einem festen Bestandteil ihres Sets. Ihr Label Columbia hatte jedoch Angst, es zu veröffentlichen. Daher überredete die Sängerin den Chef der linken Plattenfirma Commodore Records, Milt Gabler, es aufzunehmen. Die Platte erschien im Sommer 1939. Das Lied zog gleich danach in Washington seine Kreise. Bürgerrechtsaktivisten schickten es an Kongressabgeordnete, um eine Ächtung der Lynchjustiz zu erwirken. Ein langer, zäher Kampf. 2005, als der US-Senat sich offiziell für die Lynchmorde entschuldigte, dankte eine Senatorin explizit Holiday. Sie habe mit ihrer Interpretation ins Herz der Amerikaner getroffen, weil diese daraufhin gegen die Praxis des Lynchens zu protestieren begonnen hätten. Erst im Dezember 2008 wurde es gesetzlich landesweit als Hassverbrechen eingestuft. Die Konsequenzen ihrer Entscheidung, den Song in ihr Repertoire aufzunehmen, bekam Holiday später am eigenen Leib zu spüren. Durch Strange Fruit geriet sie ins Visier von Amerikas berüchtigtem Antidrogenkämpfer Harry J. Anslinger. Gewillt, ein Exempel zu statuieren, sorgte er dafür, dass der Sängerin ihre Künstlerlizenz, die Cabaret Card, entzogen wurde und damit die Möglichkeit, in New York aufzutreten. Als Holiday mit 44 Jahren wegen Leberzirrhose ins Metropolitan Hospital eingeliefert wurde, schickte Anslinger Polizisten, die dort nach Drogen suchten und sie ans Bett ketteten. Sie hat das Krankenhaus nicht lebend verlassen. Ich verlas den Artikel Bittere Ernte. Vor 80 Jahren klagte Billie Holiday mit ihrem Song Strange Fruit den Rassismus in der US-amerikanischen Gesellschaft an. Von Thomas Salter. Erschienen in dem Magazin für Gegenkultur, Melodie und Rhythmus, in der Ausgabe Drittes Quartal von 2019. Eine Niemandsland-Produktion 2019. Gallant South, the bulging eyes and the twisted mouth, scent of magnolia, sweet and fresh, then the sudden smell of burning flesh. Here is a fruit

Escucháis Niemand's Land, un programa en Contrabanda FM 91.4 en Barcelona. Mittlerweile 14:15 am frühen Nachmittag hier im Zentrum von Barcelona. Heute nicht ganz so drückend heiß wie die letzten Tage. Da hatten wir vorgestern und gestern Temperaturen weit über 30 Grad. Das Thermometer ist ein bisschen runtergegangen, aber schwül und klebrig ist es immer noch. Gefühlte Temperaturen 27 Grad hier im Studio von Contrabanda FM. Ein blauer Himmel und ein schöner Montagnachmittag. Ein großes Ereignis für alle Rockfans ist natürlich immer, wenn der Boss ein neues Album rausbringt. Nur mit dem letzten Album von Bruce Springsteen gibt es leider ein ganz kleines Problem. Es ist kein Rockalbum. Das hat sich mittlerweile rumgesprochen. Sein neues Album heißt Western Stars und das hat Springsteen mal wieder solo, also ohne seine E-Street Band, aufgenommen. Das ist schon mal ein Schlag für alle Fans, natürlich. Es sind weniger diese hemdsärmelig geschrabbelten E-Gitarren darauf zu hören. Und dafür mehr sanfte, wogende Streicher und Bläser. Es gibt da Western-Musikeinlagen und Kurt Bacharach-mäßige, ja, Schnulzen könnte man fast schon sagen. Als Alterswerk, der Boss ist ja immerhin 70, ist das Album eine gute Erinnerung daran, dass Springsteen immer mehr war als bloß ein fleißiger Pathos-Ingenieur. Das sagt Herr Jens Christian Rabe in der Süddeutschen Zeitung. So, wir stellen die Frage noch einmal. Was für ein Ereignis ist eigentlich ein neues Springsteen-Album wie dieses 19., jawohl, Western Stars, erschienen bei Sony? Für seine Millionen Jünger ist es eine weitere Offenbarung des Meisters, klar. Für mich natürlich auch. Ich habe es hier vor mir liegen. Übrigens, tolles Titelbild. Da haben wir ein wunderschönes Pferd, einen Mustang, der bockt da mit glänzendem Fell vor einem, ja, kulissenhaften Hintergrund mit Wolken und mit Westernhügeln. Und es sieht wirklich herrlich aus, das muss man sagen. Also da wurde nichts dem Zufall überlassen. Jedenfalls, was macht man mit so einem Album? Der Rest der Welt zum Beispiel, die nicht unbedingt Springsteen-Fans sind. Also, als politischer Kopf und erklärter Trump-Gegner eignet sich auf jeden Fall kaum ein Pop-Superstar der Gegenwart besser als Repräsentant des anderen, vernünftigen, klügeren, besseren Amerikas als Bruce Springsteen. Zumal er mit liebenswürdiger Hemdsärmlichkeit, viel Demut und robuster Selbstironie immer sehr darauf bedacht war und ist, nicht als einer von denen da oben wahrgenommen zu werden, sondern als ehrlicher Arbeiter, der höchstens eine Sache besser kann als andere. Aus amerikanischen Kleinstadt-Teenager-Träumen herzzerreißende, pathetische Rockhymnen zu meißeln. Fans haben natürlich seine vor 3 Jahren erschienene große Autobiografie Born to Run voller betonter, unschmeichelhafter Stellen gelesen, an denen er sich selbst als Rock'n'Roll-Schreihals bezeichnet oder einfach als Handwerker und schlicht gestrickt. Als einer, der neben Göttern wie Mick Jagger oder George Harrison, sogar wenn er mit ihnen gemeinsam bei einer All-Star-Jam-Session auf der Bühne steht, nicht mehr ist als, naja, ein kleiner Gitarrist, der sich den Arsch aufgerissen hatte. Sehr bescheiden. Der Preis dafür war, dass er genau deshalb von den meisten feinsinnigeren Popisten bis heute als schwitzender Rocktrottel belächelt oder gleich ganz ignoriert wird. Sie alle wird selbstverständlich auch das neue Album kaum umstimmen, dass Springsteen mal wieder solo, ohne seine von vielen Fans fast kultig verehrte E-Street Band aufgenommen hat. Andererseits klingt es für manche orthodoxen Bruceianer womöglich doch ungewohnt, weshalb, Achtung, im Vorfeld der Veröffentlichung von Western Star, die ist vor ein paar Wochen rausgekommen, vor einem Monat, die ist Anfang Juni rausgekommen, sicherheitshalber gleich verkündet wurde, dass der 69-Jährige noch dieses Jahr auch wieder mit Band im Studio und auf der Bühne sein wird. Mit etwas mehr Abstand zum Boss lässt sich sagen, dass tatsächlich weniger hemdsärmelig geschrabbelte E-Gitarren zu hören sind und dafür, wie gesagt, wogende Streicher und Bläser. So, genug der Rede erstmal, wir bringen ein Lied von diesem Album. Das Lied heißt Hitchhike, Bruce Springsteen. Here we go. Thumbs stuck out as I go. I'm just traveling up the road. Maps don't do much for me, friend. I follow the weather and the wind. I'm hitchhiking all day long. Got what I can carry in my song. I'm a rolling stone just rolling on. Catch me now, 'cause tomorrow I'll be gone. Family man gives me a ride. Got his pregnant Sally at his side. Yes, indeed, her children are a gift. Thank you kindly for the I'm hitchhiking all day long. Trucker gears his engine down. Says climb on up, son, I'm highway bound. Dashboard picture of a girl. I'm riding high on top of the world. I'm hitchhiking all day long. Gear heading to souped up 72. Wants to show you just what this thing will do. Telephone poles and trees go whizzing by. Thank you, pal, she sure can fly. I'm hitchhiking all day long. Hitchhiking all day long. I'm hitchhiking all day long. Ja, wunderschöner Titel eigentlich, also Hitchhiking, das ist wie eine Einsamkeits-Western-Ballade, man sieht den Boss da vor einer glühenden Westernlandschaft, allein im Auto sitzen, in dem Video zum Beispiel, das da gezeigt wird, und viel Romantik steckt darin, viel Sehnsucht nach dem anderen, dem alten, dem ehrlichen Amerika, wo, ja, wo die Welt vielleicht noch in Ordnung war. Some find peace here on the sweet streets of home, where kindness falls and your heart calls for a permanent place. 13 Songs sind auf diesem Album versammelt. 13 Lieder, die vielleicht nicht alle den Geschmack der Springsteen-Fans treffen. Ein Kritiker hat gesagt, als Kommentar auf die Trump-Zeit ist Western Stars so am Ende auch angesichts der aufgeheizten Lage ein erstaunlich subtiler, beinahe ratloser Beitrag, als solcher aber auch ein, ja doch, ehrlicher. Man hat den Eindruck, auch Springsteen kann sich gerade keinen Reim auf sein Land und die Lage machen und lässt lieber, wie in Drive Fast, vorerst einen Stuntman über seine jugendliche Waghalsigkeit sinnieren oder wie in Western Stars, dem Titelsong, einen verblassten Fernsehstar auftreten, der jedem, der ihm einen Drink spendiert, seine alten Heldentaten erzählt, auch wenn sie in nicht viel mehr bestanden, als einmal von John Wayne erschossen worden zu sein. Songs von glorreichen Verlierern. I can't count sheep for the white lines in my hair. I'm a wayfarer, baby. I roam from town to town. When everyone's asleep and midnight bells sound, the wheels are hissing up the highway, spinning round and round. Where are you now? Where are you now? Where are you from Oregon. You're listening to Niemann's Land 91.4 FM in Barcelona, and I greet all the listeners of that wonderful radio show, 20 years on air in Barcelona, a free voice in a world of little freedom. That's the truth. Jetzt nicht ohne mich. Und würde ich dich jetzt nehmen, yeah. Leben hast du wieder auferlebt. Und das versteh ich nicht. Du weißt, dass ich jetzt eine andere Frau hab. Denkst du, dass ich ewig um dich trau? Yeah, etwas weiß ich getan, um dich noch umzustimmen. Also mein Schatze, bitte auf die Dinge umzudrehen. Ich hab dich so gebeten um eine letzte Chance. Du wolltest mich nicht länger, warum lässt du jetzt nicht los? Findest du denn nicht sexy, dass es ironisch ist? Doch du konntest nicht mit mir sein und kannst nicht ohne mich. Ich bin in dir ins Leben. Max Herre von seinem Album Mein Song. Gut, noch ein Lied und dann bringen wir die Nachrichten und kommentierten Meldungen im heutigen Niemandsland. Ein Lied der Gruppe Razzia, nicht in meinem Namen. We'll be right back. Es ist Montag, der 1. Juli 2019. Hier beginnen die Katastrophen und kommentierten Meldungen im heutigen Niemandsland. Osnabrück, Offenbach. Der Präsident der Bundesärztekammer, Klaus Reinhardt, hat Hitzepausen für Arbeitnehmer, Arbeitende und Arbeiter gefordert. Wichtig ist, bei großer Hitze die Schlagzahl etwas herunterzufahren und, wenn irgendwie möglich, die ein oder andere Pause einzulegen. Und zwar extra Pausen. Das sagt Reinhardt der Neuen Osnabrücker Zeitung vom Wochenende. Die Gewerkschaft IG Bau beklagte, es gebe zwar Regelungen für Hitzepausen, diese würden aber von zahlreichen Unternehmen nicht eingehalten. Viele ignorieren offenbar ganz bewusst die strengen Auflagen, sagte IG Bau-Sprecher Ruprecht Hammerschmidt. Arbeiter sollten sich über ihre Ansprüche informieren und diese einfordern. Am Sonntag sind um 15.30 Uhr in Bad Kreuznach, Rheinland-Pfalz, 39,3 Grad gemessen worden, teilte der Deutsche Wetterdienst mit. Damit wurde die bisherige Höchstmarke von 38,6 Grad vom vergangenen Mittwoch in Koschem, Brandenburg, bereits geknackt. Ja, da kann einem wirklich Angst und Bange werden. Na gut, hier in Spanien hatten wir auch Temperaturen in vielen Gegenden über 40 Grad. Und jede Menge Waldbrände. Thema Entzug der Staatsbürgerschaft für IS-Kämpfer. Wer im Ausland für eine Terrormiliz in den Kampf zieht, muss künftig mit dem Entzug der deutschen Staatsbürgerschaft rechnen. Eine entsprechende Verschärfung des Staatsangehörigkeitsrechts hat der Bundestag am Donnerstagabend verabschiedet. Bedingung für eine Ausbürgerung ist allerdings, dass der Betroffene noch mindestens eine weitere Staatsangehörigkeit besitzt. Das heißt, Doppelstaatsangehörigkeitsinhaber sind davon betroffen, also Deutsch-Türken, Deutsch-Syrer und so weiter und so weiter. Der CSU-Abgeordnete Michael Kufer erklärte, mit dieser Reform werde verhindert, dass Terroristen und Gewalttäter aus den Kampfgebieten ins Bundesgebiet zurückkehren und zur Gefahr für die hier lebenden Menschen werden. Die Opposition lehnte das Gesetz hingegen geschlossen ab. Während der AfD die Neuregelungen noch nicht weit genug gehen, halten FDP, Linke und Grüne die Maßnahmen für überzogen. Die Obfrau der Linken im Innenausschuss, Ulla Jelpke, warnte, wenn diese Tür erst einmal geöffnet sei, drohten auch Rufe nach der Ausbürgerung von Straftätern oder politisch missliebigen Personen. Mit dem Gesetz werden gleichzeitig die Regeln für die Einbürgerung verschärft. Wer etwa in einer Mehrehe lebt, darf künftig nicht mehr eingebürgert werden. Darüber hinaus wird die Frist verlängert, in der der deutsche Pass wieder eingezogen werden kann. Statt 5 Jahre lang, wie bisher, kann man künftig auch nach 10 Jahren noch die deutsche Staatsbürgerschaft verlieren, wenn man bei der Einbürgerung über seine Identität gelogen hat. Am Wochenende war ja der große G20-Gipfel in Osaka und da gibt es schlechte Nachrichten für die Teilnehmer. Am Mittwoch wurde ein zur persönlichen Truppe des brasilianischen Präsidenten, des Faschisten Jair Bolsonaro, gehörender Soldat bei einem Zwischenstopp im spanischen Sevilla mit 39 Kilo Kokain im Gepäck verhaftet. Dabei stellte er sich auch noch besonders doof an, wurde er doch nur erwischt, weil sein Koffer Übergewicht hatte. Bolsonaro war das nicht, der auf keinen Fall schwule Mann, der mit harter Hand gegen alle Übel, also auch gegen die Drogen vorgehen wollte, die sein geliebtes Brasilien von innen heraus zerstören, egal. Denn viel interessanter als darüber zu spekulieren, ob der Chef des Soldaten vom aufputschenden Übergepäck wusste, ist, wohin die Reise mit dem weißen Gold ging und für wen die Fracht bestimmt war. Und wer hätte es gedacht? Der Drogenschmuggler war auf dem Weg nach Japan, zwar in einem anderen Flieger als ein Oberbefehlshaber, das Ziel war allerdings dasselbe. Nun ist allgemein bekannt, dass nicht nur in Berliner Techno-Clubs, sondern auch in Kreisen gut betuchter Börsianer und in den Chefetagen der großen Konzerne der Kokainkonsum zum guten Ton gehört. Neben diesen Hotspots gibt es aber auch noch andere Orte, an denen die künstlich erzeugte Leistungssteigerung schwer in Mode ist. Dazu gehört auch der Reichstag, auf dessen Toiletten immer wieder Spuren des weißen Pulvers nachgewiesen wurden. Zwischen Sitzung und Sitzung mal eine kleine Spur Koks in die Nase ziehen, ist also nicht ungewöhnlich unter den Parlamentariern im Deutschen Bundestag. Die Festnahme des brasilianischen Soldaten ist also im wahrsten Sinne des Wortes ein Downer für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Treffens der 20 mächtigsten Staaten. Denn in Osaka dürften am Wochenende 39 Kilo Koks fehlen. Die hatten also gefehlt. Ob das dazu führt, dass die Entscheidungen der Mächtigen besser ausfallen, darf jedoch leider bezweifelt werden. Ob Merkels Zitteranfälle etwas mit dem Ausbleiben der Kokslieferung zu tun haben, weiß man auch nicht. Gut, es ist ja viel passiert am Wochenende. Hören wir mal die Tagesschau in 100 Sekunden, dargeboten von der ARD. Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Staats- und Regierungschefs der EU beraten weiter über Besetzung von Spitzenposten der Europäischen Union. Ratspräsident Tusk hatte das Treffen am späten Abend unterbrochen und Einzelgespräche geführt. Jetzt soll in großer Runde eine Lösung gefunden werden. Besonders umstritten ist die Nachfolge von EU-Kommissionspräsident Juncker. Rot-Grün-Rote Koalition in Bremen steht. SPD, Grüne und Linkspartei haben sich auf einen Koalitionsvertrag verständigt. Das teilten die Unterhändler mit. Einzelheiten sollen heute vorgestellt werden. Parteitage der SPD und Grünen sowie die Mitglieder der Linken müssen noch zustimmen. Polizei in Hongkong geht gewaltsam gegen Protestierende vor. Die Sicherheitskräfte setzten Schlagstöcke und Pfefferspray ein. Ein Teil der Demonstranten versuchte, in ein Regierungsgebäude einzudringen. Am Jahrestag der Rückgabe Hongkongs an China vor 22 Jahren forderten Tausende mehr Demokratie. Waldbrand in Mecklenburg-Vorpommern. Wegen des Feuers mussten in der Nähe von Lübten rund 800 Menschen ihre Wohnungen verlassen. Es brennt eine Fläche von etwa 400 Hektar. Die Behörden glauben an Brandstiftung. Im Landkreis Ludwigslust-Parchim wurde der Katastrophenfall ausgerufen. Der argentinische Zeichner Mordillo ist tot. Er starb im Alter von 86 Jahren, wie seine Agentur in Amsterdam mitteilte. Menschen und Tiere mit Knollennasen waren das Markenzeichen des weltberühmten Karikaturisten. Das Wetter, mal sonnig, mal wolkig, hier und da Schauer, vor allem im Süden und Südosten Gewitter mit Gefahr lokaler Unwetter, Höchstwerte von 19 bis 33 Grad. Die nächste Meldung kommt aus Den Haag. Die niederländische Regierung hat ein weitreichendes Maßnahmenpaket zum Klimaschutz vorgelegt. Demnach soll der CO2-Ausstoß im Jahr 2030 um die Hälfte reduziert sein, im Vergleich zu den Werten des Referenzjahres 1990. Zum Vergleich, in Deutschland sind laut Umweltbundesamt die Emissionen in den 29 Jahren seit 1990 um 27,5% zurückgegangen. Das niederländische Ziel für 2030 sei möglich und bezahlbar, erklärte die Regierung am Freitag in Den Haag. Zu den wichtigsten Maßnahmen gehören die Schließung aller Kohlekraftwerke innerhalb von 10 Jahren sowie eine CO2-Steuer für Unternehmen. Und in 10 Jahren sollen alle neu verkauften Autos elektrisch sein. Die Steuer auf Erdgas wird erhöht. Die zusätzlichen Kosten werden auf bis zu 2 Milliarden Euro im Jahr geschätzt. In rund 30 Jahren soll das Land faktisch CO2-neutral sein. Dies ist ein wichtiger Schritt vorwärts, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung mehrerer Umweltorganisationen. Allerdings wird befürchtet, dass die geplanten Eingriffe nicht ausreichen. In 2 Instanzen hatten niederländische Gerichte den Staat zu einer weitaus schnelleren Reduzierung von Treibhausgasen verpflichtet. Linke und grüne Parteien lehnten das Paket der Mitte-Rechts-Regierung als unzureichend ab. Gerd Wilders von der ultrarechten Partei für die Freiheit sprach von einem Kniefall vor der Klimamafia. We'll be right back. Eine Meldung aus Rom. Die italienischen Behörden haben nach der Einfahrt in italienische Hoheitsgewässer Ermittlungen gegen die deutsche Kapitänin des Flüchtlingsrettungsschiffs Sea-Watch aufgenommen. Carola Rackete wurde von der Staatsanwaltschaft im sizilischen Agrigent unter anderem Beihilfe zur illegalen Einwanderung und Verletzung des Seerechts vorgeworfen, sagte die Sea-Watch-Sprecherin Giorgia Linardi am Freitag. Bei einer Verurteilung drohen hohe Geldstrafen. Rackete hatte jüngst mit Dutzenden Flüchtlingen, die Mitte Juni aus einem Schlauchboot vor der Küste Libyens gerettet wurden, den Hafen der Insel Lampedusa ansteuern wollen. Die Behörden untersagten dies. Mittlerweile zeigten sich mehrere EU-Staaten dazu bereit, die Migranten aufzunehmen. Das italienische Innenministerium teilte jedoch mit, man warte noch auf gesicherte Garantien. Mit Applaus wird die deutsche Kapitänin in der Nacht auf der Insel empfangen. Doch kaum hat ihre Sea-Watch 3 am Hafen von Lampedusa angelegt, wird sie von der italienischen Polizei festgenommen. Erhobenen Hauptes lässt sich Carola Rackete abführen. Ihre Entschlossenheit anzulegen hatte sie kurz zuvor in einem Video bekannt gegeben. Nach wie vor warten wir auf eine Lösung, die sich leider nicht abzeichnet. Deswegen habe ich mich jetzt entschlossen, selbstständig im Hafen anzulegen, der jetzt gerade nachts frei ist. Neben Applaus machen Einheimische auch ihrem Ärger Luft. Viele haben längst kein Verständnis mehr für die ankommenden Flüchtlinge. Diese Leute denken, sie können tun, was sie wollen. Warum darf dieses Boot anlegen? Wer sind diese Menschen, die auf meine Insel wollen? Ja, es sieht nicht gut aus in der Welt und es sieht nicht gut aus für die Menschen und es sieht nicht gut aus für die Natur. Wie gerade gehört in den Nachrichten, gibt es den größten Waldbrand in der Geschichte Mecklenburgs. Ganze Ortschaften wurden evakuiert, weil eine riesige Fläche in Flammen steht. In Mecklenburg lodert ein Großfeuer auf einem ehemaligen Militärgelände. Mit Auswirkungen auch auf Berlin, Leipzig und Dresden. Noch einmal Offenbach, Paris. Bis zu 39 Grad war es am Wochenende in Ostdeutschland. Damit sind nach Einschätzungen des deutschen Wetterdienstes DWD erneut rekordverdächtige Werte möglich, wie auch vorhin gehört. Derweil ist in Frankreich der Allzeittemperaturrekord schon am Freitag gekippt, mit mehr als 45 Grad in mehreren südfranzösischen Orten. Im brandenburgischen Koschen und im sächsischen Bad Muskau war mit 38,6 Grad bereits am Mittwoch der bisherige deutsche Hitzerekord für Juni geknackt worden. Mit einem Temperaturschnitt von 19,8 Grad war es im Juni 4,4 Grad wärmer, als es der Vergleich mit der Referenzperiode von 1961 bis 1990 vorsieht, wie der DWD in Offenbach mitteilte. Es handelte sich um den höchsten im Juni seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1881 in Deutschland gemessenen Durchschnittswert. Die Sonne schien im Schnitt 300 Stunden lang und übertraf ihr Soll um 50%. Damit ließ sie den bisherigen Monatsrekord von 1976 hinter sich. Allmählich verschlägt es mir die Sprache angesichts dieser inzwischen in Serie auftretenden Klimarekorde, erklärte DWD-Sprecher Uwe Kirsche laut Nachrichtenagentur dpa. Bis einschließlich April waren dem Wetterdienst zufolge 13 Monate in Folge zu warm gewesen. Nur der Mai war ungewöhnlich kalt und nass. Im Juni herrschte erneut Regenmangel, erklärte der DWD. Es wurden nur 64% des Solls an Niederschlag erreicht. Thema Terrorismus in Deutschland. Neue Drohschreiben sind eingegangen. Frankfurt am Main. Zum wiederholten Mal sind mit NSU 2.0 unterzeichnete Drohschreiben verschickt worden. Ein solches im Juni versandtes Schreiben sei bei der Frankfurter Rechtsanwältin Seda Basay Yildiz eingegangen, sagte eine Sprecherin der Frankfurter Staatsanwaltschaft am Freitag. Basay Yildiz, die im NSU-Prozess Nebenklägerin und Nebenkläger aus den Familien der Opfer vertrat, hatte bereits im vergangenen Jahr Drohschreiben dieser Art an ihre Privatadresse erhalten. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft richteten sich weitere der mit NSU 2.0 unterzeichneten Drohschreiben im Juni gegen Institutionen, etwa die Polizei, wie es hieß. Bei den bisherigen Ermittlungen stellte sich heraus, dass ihre persönlichen Daten von einem Computer in der Dienststelle des 1. Polizeireviers in Frankfurt am Main abgerufen worden waren. Berlin, Thema Ausweitung der Kontrolle von Schwarzarbeit. Behörden in Deutschland sollen künftig verstärkt gegen illegale Beschäftigung vorgehen können. Seit wie vielen Jahrzehnten hören wir das schon? Ein vom Bundesrat am Freitag gebilligtes Gesetz sieht die Ausweitung der Prüftätigkeit der Finanzkontrolle Schwarzarbeit, FKS, vor. Die FKS soll in Zukunft bereits bei der Anbahnung und nicht erst bei Vollzug von illegaler Beschäftigung tätig werden, etwa an den sogenannten Tagelöhnerbörsen. Das zuständige Personal soll erheblich aufgestockt werden. Das Gesetz enthält auch Regelungen zum Bezug von Kindergeld. Damit werden die Familienkassen ermächtigt, schon bei dem Verdacht auf Betrug die Zahlung des Kindergeldes einzustellen. Außerdem besteht für neu zugezogene EU-Bürger in den ersten 3 Monaten künftig nur dann Anspruch auf Kindergeld, wenn sie Einkünfte nachweisen. Bleiben wir heute noch einmal etwas länger bei der besorgniserregenden Extremwetterlage, nicht nur in Südeuropa, sondern auch in Deutschland. Frankreich und Spanien werden von verheerenden Waldbränden heimgesucht. Erst am Freitag wurde in Frankreich ein neuer Temperaturrekord vermessen. Nun hat das Land im Süden mit Waldbränden zu kämpfen. Das gilt auch für Spanien. Flächenbrände haben im Süden Frankreichs mehrere Häuser und hunderte Hektar Land zerstört. Die Feuersbrunst fällt mit extrem hohen Temperaturen und geringen Niederschlägen in der Region zusammen. Im Departement Gard mit 45,9 Grad am Freitag ein neuer französischer Temperaturrekord. Dort beschädigten die Flammen nun 10 Gebäude oder verbrannten sie ganz, wie französische Medien berichteten. Insgesamt seien außerdem mehr als 550 Hektar Land verbrannt, so der Radiosender France Bleu auf seiner Webseite. 15 Feuerwehrleute und 6 Gendarmen hätten bei Einsätzen einen Hitzeschlag erlitten. Bei der Gemeinde Vauvert habe ein Mann Verbrennungen 2. Grades am Unterarm davongetragen. Den Temperaturrekord von 45,9 Grad hatten Meteorologen in dem Ort Galarque-les-Montieux gemessen. Rund 30 Kilometer von dort seien bei einem Feuer zwischen den Orten Garon und Saint-Gilles rund 250 Hektar Land verbrannt, berichtete France Bleu. Es seien rund 700 Feuerwehrleute im Einsatz gewesen. Einige Feuer loderten demnach noch am Samstag, sie seien aber unter Kontrolle. Waldbrände in Spanien. In der Gemeinde Quissac wurde Medien zufolge ein Mann festgenommen, der mehrere kleine Brände gelegt haben soll. Der mutmaßliche Brandstifter sei den Behörden wegen ähnlicher Taten bereits bekannt gewesen, berichtete der Fernsehsender France Info. Ja, warum lief er da noch frei rum, fragen wir uns. Auch Spanien wurde von Waldbränden, wie gesagt, heimgesucht. Wie die Behörden mitteilten, brach am Vorabend in der zentralspanischen Stadt Almorox ein Feuer aus, das mindestens 1600 Hektar Land zerstörte und sich dem Großraum Madrid näherte. Ein weiterer Brand wütete etwa 60 Kilometer entfernt in der Nähe von Toledo. Löschfahrzeuge unterstützten die Feuerwehrleute, die inmitten von Sturmböen gegen die Flammen kämpften. Mehr als 20 Einwohner mussten in Sicherheit gebracht werden. Und seit Tagen leiden weite Teile Spaniens unter einer für Juni unüblichen Hitze mit Temperaturen von mehr als 40 Grad Celsius. Im Nordosten des Landes gilt die höchste Hitzewarnstufe. 34 der insgesamt 50 Provinzen warnen vor Waldbränden. Ein besonders brutaler Waldbrand, der über 6000 Hektar Land, Waldland und Buschland und Agrarland verbrannt hat, war hier am Ebro in der Provinz Tarragona. Unseres Wissens sind die Flammen immer noch nicht ganz 100% unter Kontrolle. Kommen wir zu den Barcelona-Nachrichten vom heutigen 1. Juli 2019, vom heutigen Montag. Notícies de Barcelona a Niemandsland. Raval Barcelona. Wie die Polizei am vergangenen Montag mitteilte, zwang die pakistanische Rauschgiftmafia im Raval ins Land geschleuste Landsleute, ihre Schulden durch Drogenverkauf abzugelten. 12.000 bis 25.000 Euro für das Einschleusen ins Land mussten die Straßenverkäufer abarbeiten. Diese Drogenschlepper stehen strategisch verteilt an den Straßenecken hier, sobald man Contrabanda das Gebäude verlässt, über die Plaza Real geht und dann ein bisschen die Ramblas rauf und runter schlendert. Da stehen die also, besonders abends und nachts, und schleppen die Touristen in die Narcopisos ab. Ein Netz von über 100 Narcopisos diente der Organisation zum Verkauf der Ware. Es gab Heroin, Kokain, Ecstasy-Pillen, was das Drogenherz begehrte. 13 Drogenbosse befinden sich mittlerweile im Gefängnis, wie die Polizei mitteilte. Die Bande ging mit zum Teil absolut brutaler Härte vor, um widerspenstige Landsleute gefügig zu machen. Sie wurden geschlagen, brutal zusammengeschlagen, verstümmelt und so weiter. Von den 54 Verhafteten wurden 37 Personen dem Haftrichter vorgeführt. Die Großrazzia fand am Donnerstag vor zwei Wochen unter Beteiligung von über 1.000 Polizisten statt. Eine Großaktion, eine Nothilfeaktion gegen den Massentourismus und den illegalen Mietmarkt haben sich nun 10 Großstädte verbündet gegen diesen Massentourismus, um gemeinsam die Vertreibung der Bewohner und die weitere Gentrifizierung ihrer Städte zu bekämpfen. Barcelona, Paris, Berlin, Amsterdam, Wien, Brüssel, München, Bordeaux, Krakau und Valencia gehören zu diesem Pakt. In einem gemeinsamen Manifest erklären die Städte, dass das jüngste Urteil des Europäischen Gerichtshofes, in dem die Praktiken von Internetplattformen wie Airbnb als Informationsfreiheit geschützt seien, bekämpft werden müssen. Die Städte sind da nämlich ganz anderer Meinung und erklären, dass durch die Praktiken der Plattformen der Mietmarkt aus dem Gleichgewicht gebracht wird. Janet Sanz erklärte, das ist die Baustadträtin hier von Barcelona, die Consejera de Urbanisme, dass die vom Rathaus von Barcelona geschaffenen Instrumente der Inspektion und der Sanktionen ein guter Hebel zur Durchsetzung von Mieterinteressen seien und zum Schutz für die Interessen der Bewohner dieser Stadt. 5.429 illegale Touristenwohnungen seien sogar schon geschlossen worden. Nun sei durch eine Gesetzeslücke das nächste Problem da. Das ist nämlich die Vermietung von Zimmern. Nun bietet man keine Wohnungen mehr an, sondern Zimmer zum Mietwohnen. Ein neuer Trick. Airbnb und die Gentrifizierungsplattformen machen auf diese Art weiter und einen riesigen Reibach. Es gibt da Fälle, wo in einer Wohnung hier im Zentrum von Barcelona 5 Zimmer vermietet werden. Pro Zimmer werden da 150 bis 200 Euro pro Nacht genommen. Und dann kann man sich ausrechnen, was da in 2 Monaten an riesigen Geldsummen zusammenkommt. Es müssen also jetzt neue Instrumente gefunden werden, um auch diese Praxis bekämpfen zu können, erklärten die Verantwortlichen aus dem Baustadtrat. Zweites Thema, Luftschloss Republik. Das katalanische Regionalparlament unter Quim Torra verlor am Dienstag eine Abstimmung zur Aktivierung einer ILP, Iniciativa Legislativa Popular, man könnte das mit Volksgesetzesinitiative übersetzen, zu einer neuen einseitigen Unabhängigkeitserklärung Kataloniens von Spanien, einer DUI, Declaración Unilateral de Independencia. Ausgerechnet die separatistische ERG, bisher treuer Schildknappe von Puigdemonts Statthalter hier in Katalonien, Herrn Torra, stimmte dagegen. Ja, das war sogar denen zu blöd. Noch einmal mit dem Kopf gegen die Wand zu laufen, das tut nämlich weh. Die Frage ist, saufen oder nicht saufen? Die Zahl der Alkohol- und Drogenabhängigen ist in Katalonien laut Projecte OMA um 31% gegenüber 2018 gestiegen. Dies geht aus einem Bericht der Organisation hervor, der am vergangenen Mittwoch veröffentlicht wurde. Die ONG mit dem Namen Projecte OMA hebt besonders den Anstieg von Kokainkonsum um 44,6% hervor. Projecte OMA plädiert für eine sofortige Schließung der sogenannten Cannabis-Clubs hier in Katalonien und besonders hier in Barcelona, denn es sei so gut wie unmöglich, diese Orte zu inspizieren und zu kontrollieren, ob da wirklich nur Cannabis geraucht bzw. verkauft wird. Was dort nämlich wirklich verkauft würde, sei nicht nur Cannabis, das ist klar. Nachdem das Verfassungsgericht das Gesetz zur Regulierung dieser Clubs für ungültig erklärt hatte, sei keine Kontrolle mehr möglich. Thema Gewalt und Verbrechen. Die südkoreanische Tourismusbeauftragte, die während eines Besuchs hier in der Stadt bei einem Straßenraub schwer verletzt wurde, starb am Freitag im Hospital del Mar. Sie wurde von einem Motorrad aus umgerissen und schlug mit dem Kopf gegen eine Bordsteinkante. Die Polizei sucht intensiv nach dem Täter. Dies geschah wenige Tage, nachdem Bürgermeisterin Colau Barcelona so unglücklich als sichere Stadt angepriesen hat. Sicher für wen? Sicher wann und sicher wo. Leider muss man hier die Bürgermeisterin sehr hart kritisieren. Sie hat entweder keine Ahnung, wie es auf den Straßen wirklich aussieht, oder sie beschönigt eine wirklich absolut unhaltbare Situation für viele Menschen und besonders für Touristen und besonders für Frauen und besonders für Japanerinnen und asiatische Frauen, die hier mit ihren eleganten Schüchen durch die Straßen gehen, aber dann eine absolut leichte Beute sind für diese brutalen Handtaschendiebe und Räuber. Und das ist eigentlich eine Plage, die sollte man etwas intensiver bekämpfen. Thema Waldbrände in Katalonien. Bei den schweren Waldbränden in Katalonien sind vergangene Woche über 6000 Hektar abgebrannt. Mehrere Dörfer und Gehöfte mussten evakuiert werden. Hunderte Feuerwehrleute und Militärs waren im Einsatz. Tagelang war das Feuer nördlich von Tarragona außer Kontrolle. Die Flammen fraßen sich unerbittlich in verschiedene Richtungen. Erst am Samstag konnten die Brände stabilisiert und einigermaßen eingegrenzt werden. Das rurale, unbewohnte Katalonien am Ebro-Ufer war Hauptbrandgebiet. La Ribera d'Ebre. Brandursache soll hier ein Hühnermistbecken einer Hühnerfarm gewesen sein, das sich selbst zum Explodieren gebracht habe, so heißt es in einer offiziellen Erklärung. Andere Stimmen sagen, es hätte sich an mehreren Orten um Brandstiftung gehandelt. Thema Kultur. Am Triumphbogen war am Freitagabend wieder einmal das Liceo a la Fresca angesagt. Da wurde eine riesige, gigantische Leinwand aufgestellt und da konnte man die Live-Übertragung aus dem Lyzeum hier in Barcelona miterleben mit auch einer super guten Akustik. Da waren wirklich gigantische Boxen und Lautsprecheranlagen aufgestellt, wo man das Konzert sehr gut hören und genießen konnte. Wie gesagt, auf gigantischen Leinwänden bei absolut heißen Temperaturen wurde die Live-Übertragung von Puccinis Tosca geboten. Tausende genossen das Spektakel, das übrigens in über 100 Gemeinden hier in ganz Katalonien und in 28 Orten und Städten in Restspanien, drei allein in Madrid, übertragen wurde. Dann hat das Fernsehen da natürlich auch fleißig mitgemacht, Canal 33, TV3 und RTVE, also die regionalen und staatlichen Fernsehsender, sendeten auf ihren Kanälen live das Konzert. Eine tolle Sache. Estem escoltant Niemands Land. Un programa no només en llengua alemana. A Ràdio Contrabanda, 91.4 de la FM. Was machst du nun in dieser Stadt? desde Mallorca. Por fin. Mando un abrazo a todos los oyentes de este programa. No sabéis lo que os perdéis. Niemandsland, Contrabanda, FM 91.4, en Barcelona, claro. Die letzten 15 Minuten im heutigen Niemandsland. Ich habe da einiges zu berichten von einem Filmfestival, das letzte Woche hier in der Stadt stattgefunden hat. Letzte Woche vom 25. bis zum 29. Juni fand hier in Barcelona das BCCN, Creative Commons Film Festival Barcelona statt, und das schon zum 6. Mal. An 3 Orten gab es 5 Tage lang ein gutes Dutzend Filme zu sehen, die alle eines gemeinsam hatten. Sie sind Common, das heißt Gemeingut, frei und für alle gratis verfügbar. Am Dienstag, dem 25. gab es im Zumzeig zum Zeig Kino 2 Filme zu sehen. Carlito se va para siempre und die 55-Minuten-Dokumentation Acá a la Frontera von Jacobo Zuccari und J.M. Romero und dem zweiten Kameramann Lucas Zuccari. Acá schildert in Alltagsszenen das harte und einfache Leben des Acca-Volkes im Norden von Thailand, im sogenannten goldenen Dreieck zwischen Laos und Kambodscha, ein Gebiet, das die nomadenartigen Acca seit Jahrhunderten bevölkern. Eine interessante Perspektive tut sich da dem Zuschauer auf, spiegelt doch das Leben dieser einfachen Menschen unsere Zivilisation als Kontrast wider und stellt so einiges in Frage, was wir für selbstverständlich halten. Danach gab es ein Kolloquium mit dem Regisseur und natürlich auch mit dem Festivalveranstalter. Der zweite Film hieß Massentourismus, ein Appell an den Rückbau des Monsters von ABTS, das ist die Assemblea Barris per un Turisme Sostenible. Das ist also, könnte man sagen, die Bürgerversammlung der Stadtviertel für einen haltbaren Tourismus hier in der Stadt. Geschildert werden zuerst einmal in dem Film die Horrorszenarien, die der Massentourismus in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten in den Großstädten wie Barcelona, Bilbao, Lissabon, Venedig und so weiter geschaffen hat. Gentrifizierung, Verdrängung der Bevölkerung zugunsten eines durchgeschleusten internationalen Massenpublikums. Am Ende werden dann aber auch Lösungsansätze und praktische Widerstandsarbeit aufgezeigt. Kurios auch am Beispiel des Ortes, an dem der Film gezeigt wurde. Das war La Capella de la Misericordia. Das ist also, könnte man übersetzen, die Gnadenkapelle. Das ist eine riesige, völlig interessante Kapelle, auf die das MACBA-Museum Anspruch erhebt, um da seinen Museumsbetrieb ausweiten zu können, während die Nachbarschaftsinitiative und Bürgerinitiative des Raval in Barcelona ein CAP, das heißt eine Gesundheitsstation, ein Gesundheitszentrum zur ärztlichen Betreuung der Anwohner fordern. Danach gab es den unglaublich gut gemachten Film The Commons des Nordamerikaners Kevin Hansen über die Zerstörung der Umwelt in den Appalachen und an der Küste der USA durch Raubbau, Intensivausbeutung von Naturschätzen und Intensivverschmutzung von Boden, Luft und Wasser durch die multinationalen Energiekonzerne. Absolut schockierende Szenen sind da zu sehen, wie ganze Berge abgeräumt werden. Es ist ähnlich wie im Hambacher Forst. Da werden Berge aber nicht nur mit gewaltigen, gigantischen, großdimensionierten Baggern weggeräumt, sondern die werden direkt mit Sprengstoff in die Luft gejagt. Das heißt, der Berg wird buchstäblich weggesprengt, Die Kohleschichten werden ausgebeutet und dann wird das Ganze geebnet. Das heißt, mit dem Schutt, der da entsteht, werden dann die Täler zugeschuttet und dann geht's weiter zum nächsten Berg. Und so frisst sich diese brutale, von privaten Investoren finanzierte Naturzerstörungsmaschine immer weiter in die Appalachen hinein. The commons are those resources that are shared in common. The air we breathe, the water we drink. Enclosures are a process by which corporations, market forces, often in collusion with government, commodify and privatize things that belong to all of us. If you want to use a different one besides enclosure, how about theft? There's a balance between private property and commons property. And the balance has gotten way too much in the direction of private property. Wer diesen Film gesehen hat, der wird anders über unseren Planeten denken. Und wird sich fragen, was machen diese Leute da eigentlich auf so einem G20-Gipfel? Es werden in der 110-minütigen Dokumentation The Commons Namen, Orte und Straftaten genannt. Viele Zeugen und Umweltaktivisten kommen zu Wort. Alternative Lebensformen und Projekte werden auch dargestellt. Tolle Initiative. We've allowed oil companies and coal companies to use the atmosphere as a free open sewer. And that's why they're the most profitable industry on earth. The whole fight over global warming is essentially a fight to make the atmosphere a public space, not a private one. That's what this fight is about. Danach gab es ein Symposium mit dem Regisseur Kevin Hansen, der aus den USA stammt, und der Philosophin Marina Garcés und dem Aktivisten Iñaki García. Der dritte Film, den ich mir als Niemandsland-Filmkritiker auf diesem tollen Festival angesehen habe, heißt El Rey von Alberto San Juan und Willy Toledo mit Luis Bermejo. Eine Verfilmung eigentlich eines Theaterstücks über den spanischen König Juan Carlos de Borbón y Borbón. Ort war die Aula Null des Magpa. Der Film dauert 84 Minuten und beschreibt sehr eindrucksvoll in einem Reigen von düsteren, teils grotesken und sogar humorvollen Szenen das Leben des von General Franco zu seinem Nachfolger als Staatsoberhaupt von Spanien bestimmten Juan Carlos de Borbón y Borbón. Leben. Einzelheiten aus dem Leben und der Biografie dieses Mannes werden gezeigt, zum Beispiel, dass er als kleiner Knabe, mit einer Pistole seinen Bruder erschossen hat und dass er auch sowas wie Mitglied in einem geheimen nationalen Sicherheitsrat ist, der über das Schicksal der Nation bestimmt. Wie gesagt, das war am Freitagabend, spät um 22 Uhr, in einem leider eiskalt gekühlten Saal des Magpa hier im Zentrum von Barcelona, in der Calle Montalegre. Alberto San Juan, dessen Kommen angesagt war, musste leider absagen. Ah, und zum Schluss noch, unbedingt erwähnenswert sei auch der Kurzfilm Zero, der die um bessere Arbeitsbedingungen kämpfenden Arbeiter des Coca-Cola-Konzerns hier in Spanien aus der Schweigezone der Medien ans Licht rückt. Wir sehen eine geniale Szene als Dialog. Der Film ist sehr kurz, der dauert gerade mal 11-12 Minuten, zwischen einem Marketingchef und dem Direktor des Konzerns, die sich die Nullverkäufe ihrer Coca-Cola-Produkte in einer spanischen Kleinstadt zu erklären versuchen. Eine hinreißend gemachte, bewusstseinserweiternde Politkomödie zum Thema Arbeitskämpfe heute in Spanien.

Das war's für heute, verehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde unseres alternativen Radiosenders Contrabanda FM und Niemandsland. Wir verabschieden uns für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht. Agur, adeo, goodbye. Es ist die Sommer heute im Mai. Nutten haben Hitze frei. Die Polizei putzt ihre Scheiben. Die Heiratsschwindler übertreiben. Die Stadt riecht schweißig und nach Äther. Es geht an Leis der Attentäter. Noch unentdeckt sind all die Toten. Das ist die Zeit, das ist die Zeit, das ist die Zeit der Irren und Idioten. Das ist die Zeit. Das ist die Zeit, das ist die Zeit der Irren und Idioten. Betrogene Männer gehen mit Strick, zum Stadtrand kommen nicht zurück. Die Nonnen lutschen an Lakritzen, die Mönche und an Kutten schwitzen. Ein Unanist stirbt vom Balkon, ein BMW fährt durch. Das ist die Zeit, das ist die Zeit, das ist die Zeit der Irren und Idioten. Ein Ex-Minister lacht verstört, der Mittelstand ist höchst empört. Die Spanner liegen auf der Lauer, die Hochdruckzone bleibt von Dauer. Asphalt hat sich hochgebogen, der Fliederduft sitzt unter Drogen und jede Logik ist verboten. Das ist die Zeit, das ist die Zeit, das ist die Zeit der Irren und Idioten. Das ist die Zeit, das ist die Zeit, das ist die Zeit der Irren und Idioten. Selbst nachts bleibt diese Affenhitze über der Stadt wie eine Mütze. Es wird verrückt, selbst der Solide. Dann häufen sich die Suizide. Touristen kotzen von den Booten. Das ist die Zeit, das ist die Zeit, das ist die Zeit der Irren und Idioten. Das ist die Zeit, das ist die Zeit, das ist die Zeit der Irren und Idioten. Das ist die Zeit, das ist die Zeit, das ist die Zeit.